Experten. Alte Schule juckt, Mutter, ich werf Handgranaten aus dem Untergrund, ich fange Fliegen aus der Luft mit beiden Händen auf dem Rücken. Rapper leben, nur weil ich zu faul bin, den Abzug zu drücken. Rap vom Friedhof, doch Frieden gibt's hier keinen. Ich biete euch nicht, weil ihr nur Ungeziefer seid. Ich bin cool, alle meine Fans müssen mich siezen. Deine Crew schwul und Rap Tracks von Prinz P mit. Was ich rap, bin ich also fick. Deine Story, meine Tracks sind der Grundstein für Traum. Keinem Promi, du bist so der Beschwul. Du hörst Olsen im Loop und findest jedes Mal im Sieb das Album gut. Heißt, du hast nichts zu sagen, also fresse, du Hurensohn. Du bist gesegnet und ich verflucht, oh. Deine ganze Familie schämt sich für dich. Du bist uncool, an deinem Geburtstag gehen Geschenke an mich. Schenk Rapper ab, ich schenk Rapper ab. Keiner kommt mir in die Quere, ich hab eine Axt. Schenk Rapper ab, ich schenk Rapper ab. Ich fühl dein warmes Blut und du mein Hass. Schenk Rapper ab, ich schenk Rapper ab. Keiner kommt mir in die Quere, ich hab eine Axt. Schenk Rapper ab, ich schenk Rapper ab. Ich fühl dein warmes Blut und du mein Hass. Weil ich charmant und gut aussehend bin, ich töte dich und nenne das natürliche Selbst.